Turnhallen, in denen 200 Menschen ohne einen Hauch von Privatsphäre mehrere Wochen, wenn nicht Monate unterkommen müssen. Stillgelegte Verwaltungsgebäude am Stadtrand, die nie als Wohnstätten gedacht waren. Und immer wieder Wellblechcontainer, wie man sie von Großbaustellen kennt. Die Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland ist geprägt von Notständen und hastigen Improvisationen. Vor allem aber scheint sie darauf ausgerichtet zu sein, dass sie nicht von Dauer sein soll. Doch genau darauf müssen wir uns einstellen, sagt Jörg Friedrich, Architekt und Architekturprofessor an der Leibniz-Universität Hannover. Er fordert nicht nur eine Willkommenskultur, sondern auch eine Willkommensarchitektur in Deutschland. Wie die aussehen könnte, dafür haben Friedrichs Studenten am Beispiel Hannover eine Reihe spannender Wohnkonzepte erdacht. Zu sehen sind sie im jetzt erschienenen Buch Refugees Welcome. Jörg Friedrich ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Willkommen zum Corso-Gespräch. Ja, willkommen, Herr Elsässer. Herr Friedrich, in diesem Buch sehen wir Beispiele, die an ganz konkreten Plätzen von Hannover entlang konzipiert sind. Wie ist denn die Flüchtlingssituation in Hannover? Ist die typisch für deutsche Großstädte? Ich würde sagen, ja. Es ist eine Zahl von Flüchtlingen, die aufgenommen werden soll in dieser Stadt. Pro Jahr ändern sich die Zahlen, sie wachsen etwas und die müssen untergebracht werden. Eigentlich eine ganz normale Situation. Im Vorwort von diesem Sammelband, da kritisieren Sie, dass, ich sprach gerade davon, diese Unterkünfte meist am Rand stehen, also nicht im gesellschaftlichen Leben. Nennen Sie doch mal zwei dieser Wohnkonzepte, wie es anders gehen könnte. Ein Konzept wäre beispielsweise der Umgang der Flüchtlingsunterbringung in Verbindung mit einem anderen großen Problem der Sanierung von Bauten aus den 50er, 60er oder 70er Jahren. Eine Universitätsfakultät für Architektur aus den 70er Jahren hat ein Flachdach, wie viele andere moderne Gebäude auch. Und auf dem Flachdach können zusätzliche Flächen, die auch in öffentlichem Besitz sind, errichtet werden zu Wohn- oder Arbeitszwecken. Und in diesem Bereich haben die Studenten mit den Architekten gemeinsam ein Projekt entwickelt, welches sehr, sehr zukunftsweisend sein könnte. Flachdach wird saniert, der 50er-Jahre-Bau wird wiederhergestellt sozusagen und obendrauf würden dann nicht Provisorien, sondern Aufstockungen mit Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge beispielsweise errichtet werden können. Anderes Beispiel war, glaube ich, ein Parkhaus. Ne? Ja, auch eine sehr, sehr extreme Lösung, kaum angedacht, schon auf eine riesige Welle der Kritik gestoßen. Parkhäuser sind in deutschen Großstädten in der Regel nicht voll ausgelastet. In Hannover haben die Mitarbeiter Studien von Auslastung bis zu 60% gemacht über die gesamte Jahresdauer. Diese 40% könnte man auch anderen Nutzungen zuschlagen und dann ist die Wochenendnutzung halt ein bisschen überbesetzt. Aber in diese Parkhäuser können oben auch beispielsweise Wohnmöglichkeiten mitten in der Innenstadt errichtet werden. Dann aber jetzt keine Wellblechcontainer, sondern wirklich Wohnmodule. Ja, also das ist eine Erfahrung, die wir gemeinsam mit anderen Erfahrenen in der Flüchtlingsunterbringung machen mussten. Dieses Thema der Materialität ist ein wesentliches Thema, was zu den Konflikten, die wir alle kennen und hören, sicherlich beigetragen haben. Wir wollen daher weg von diesen Blechkisten hin zu einer anderen Form der Montagebauweise, die sehr, sehr vertraut eigentlich ist. Auch hier in Deutschland, in Österreich werden da ganze zeitgenössische Architekturpreise mit erarbeitet. Das ist die Holzständerbauweise, mit der man sehr leicht vorfabrizierte Elemente, aber in atmosphärisch völlig anders wirkende Wohnräume umwandeln kann. Sie sagten aber gerade schon, dieses konkrete Parkhaus-Wohnbeispiel hat in Hannover bereits für Kritik gesorgt. Also wer hat sich da beschwert? Autofahrer. Ich habe keinen Parkplatz mehr und dann wohnen da oben die Flüchtlinge sozusagen und wo eigentlich mein Auto hätte stehen können. Da baut sich sehr schnell so eine neue Bedürfnislinie auf und das war für uns sehr interessant, gerade weil eigene Bedürfnisse wie zum Beispiel das Recht auf Parken in der Innenstadt für wichtiger gehalten werden als das Recht auf Architektur und menschenwürdiges Wohnen für ausländische Bürgerinnen und Bürger, die hierher geflohen sind. Ja, wie soll das denn dann erst gehen bei einer anderen Idee, die ich persönlich sehr charmant fand, und zwar kleine Wohnhäuser in städtischen Schrebergärten, also eigentlich da, wo man allgemein den Inbegriff der deutschen Einigelung vermuten würde. Also das ist ja wohl pure Provokation. Ach, ich glaube nicht, dass das eine pure Provokation bleiben muss. Es wirkt zunächst erstmal wie ein Tabubruch, aber Also es ist ein Klischee, da ist ja keine Frage. Ja, also erstmal hat sich die Schrebergärtenklientel, das haben wir so in den Studien festgestellt, sehr verändert. Und zweitens ist es so, dass dieses Arbeiten mit Grünzeugs, mit Pflanzen, mit Selbstbewirtschaftung von Obst und Gemüse, mit der Möglichkeit, dort eben auch selber sich Bauten zu errichten, die temporär das Wohnen erlauben, das ist eigentlich ein Modell, was durchaus machbar sein kann. Die Einigung würde entstehen in der Liebe zur gemeinsamen Natur. Und dann kann man sich vielleicht auch verstehen. Es ist ein Versuch, soziales und architektonisches und Unterbringungsprobleme miteinander in Verbindung zu bringen. Warum brauchen wir eine solche Willkommensarchitektur? Weil wir im Prinzip eigentlich gerne alle weggucken. Und das Weggucken sieht man sehr deutlich auch am Anfang dieser Publikation. Wir haben diese Flüchtlingsunterkünfte in Hannover einfach mal dokumentiert. Und erstmal ist die Unterkunft weit weg. Man sieht sie nicht. Der Flüchtling ist ausgesperrt aus dem täglichen Dasein. Es sind große Zäune drum, die angeblich zum Schutz der Flüchtlinge dienen. Und es sind Baracken und Container, die im Prinzip ausgegrenzt werden und möglichst nicht gesehen werden sollen. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Und damit einhergeht auch so ein bisschen das nicht so drüber nachdenken, dass das jetzt kein Zwei-Jahres-Problem oder keine Zwei-Jahres-Herausforderung ist. Ja, das fand ich die erstaunlichste Erkenntnis in diesem gesamten Projekt. Es klingt immer so, als ob wir hier ein Problem haben, was in 6 Monaten beendet ist und wo man schnell mit ein paar tausend Zelten eigentlich das alles löst. Wir haben hier ein Problem, was die nächsten 20, 30, 40 Jahre die europäische Stadt verändern wird, wie beispielsweise die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Wir müssen architektonisch und städteplanerisch nicht nur im Provisorium, sondern auch in der Verstetigung eine neue Form der Stadtentwicklung konzipieren. Sonst kriegen wir das Problem nicht in den Griff. Wie finden Sie Gehör in der Politik, damit diese Ideen umgesetzt und vor allem, damit sie finanziert werden könnten? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also wie findet man Gehör, indem man die Ohren auf? Anders gefragt. Kennt Oberbürgermeister Stefan Schostock diese Entwürfe überhaupt? Ich glaube noch nicht. Es ist zwar eine Arbeit, die gefördert wurde von dem Sozialministerium in Niedersachsen. Ob das schon in der Stadt angelangt ist, wage ich zu bezweifeln, aber das wird kommen. Herr Friedrich, Sie nannten gerade ein Beispiel für eine Sanierung und eine Umnutzung von alten Flachdachbauten aus den 50ern. Aber ist das nicht eigentlich so, dass Städte heute lieber abreißen und irgendwas Schickes Neues bauen wollen? Das ist eine interessante Frage. Wir haben Hannover herausgegriffen als Beispiel einer Stadt, die Bauten aus der 50er, 60er und 70er Jahre Epoche von hoher denkmalswürdiger Qualität hat. Und diese Bauten sind Bauten, die das Gesicht der Stadt sehr stark prägen und durchaus eine hohe Qualität haben. Diese Bauten abzureißen wäre eigentlich falsch, wird aber in der Regel immer häufiger gemacht. Ist denn der Abriss in der Regel billiger oder teurer als eine Sanierung? In der Regel ist das nicht billiger. Es ist ein Akt, der gewollt sein muss, um neue und mehr Flächen wieder in die Stadt reinzupulvern. Die Sanierung hat ein anderes Konzept. Es geht um Schutz einer Geschichte. Es geht um Sicherung auch einer Epoche. Und diese Nachkriegsepoche ist in Hannover dermaßen prägend gewesen. Ähnlich wie bei Ihnen in Köln, Nord-Süd-Fahrt gibt es ja auch. Dass es durchaus strittig ist, ob diese Nachkriegsepoche nicht doch auch ein Stück Entwicklungsgeschichte ist, das erhaltenswert ist. Und mit dieser Kombination Flüchtlingswohnen, Aufstocken, Sanieren dieser zeitlich sehr geschätzten Bauten könnte man eigentlich eine vernünftige neue Symbiose eingehen. Zumal diese Bauten aus einer Zeit stammen, die von Not geprägt war. Erstens stammt sie aus einer Zeit, die von Not und Minimalisierung geprägt war. Und zweitens sind viele von diesen Bauten in öffentlicher Hand. Und da wäre im Prinzip schon das verfügbare Grundstück quasi schon vorhanden. Man müsste dann eben drüber nachdenken, wie man da oben mit umgehen kann. Der Architekt und Architekturprofessor Jörg Friedrich hat Studenten der Leibniz-Universität Hannover menschenwürdige Wohnungen für Flüchtlinge entwerfen lassen. Zusammengefasst sind diese Ideen in dem sehr sehens- und lesenswerten Buch Refugees Welcome, erschienen im Jovis Verlag. Herr Friedrich, herzlichen Dank für dieses Corso-Gespräch. Ja, danke auch und auf Wiederhören.